Das Verteidigungskomitee der DEVJK veröffentlichte am 20. Mai eine offene Botschaft mit folgendem Inhalt. Auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unterbreitete der hervorragende Führer der Partei patriotisch gesinnte Ideen und Linien, um das tragische Leid der Nation infolge der Landesspaltung und Konfrontation zu beseitigen und das Land selbstständig und friedlich wieder zu vereinigen. Diese Ideen und Linien erschüttern zurzeit die ganze Welt. Aber ohne den großmütigen und aufrichtigen Aufruf der DEVJK tief zu untersuchen, lehnt die südkoreanische Regierung ihn ohne weiteres ab und enttäuscht mit ihrer ungerechten Tat die Landsleute. Der Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel sind mit dem Leben aller Angehörigen der Nation direkt verbunden. Es gibt keine aufrichtigere Haltung und Position als den Vorschlag dazu, alle dafür notwendigen Fragen durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Insbesondere in der heutigen Situation, wo die Wege zum Austausch der Meinungen zwischen den Militärs von Nord und Süd völlig gesperrt sind und die beiden Seiten mit Waffen gegenüberstehen, kann man die unerwartete bewaffnete Auseinandersetzung und den Ausbruch eines totalen Krieges als Folge daraus nicht verhindern, wenn die laufende Kriegsphase fortdauert. Das ist die ernste Wirklichkeit von heute. Getreu dem erhabenen patriotischen Willen des herausragenden Staatsführers der DEVJK und seinem unvergänglichen großen Programm zur Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Überwindung der entstandenen gegenwärtigen kritischen Situation in den Nord-Süd-Beziehungen durch Dialog und Verhandlungen, stellt das Verteidigungskomitee der DEVJK der südkoreanischen Regierung im Ernst folgende Forderungen. Die südkoreanische Regierung soll unverzüglich und positiv auf den Vorschlag der DEVJK dazu eingehen, alle feindlichen Aktionen als Haupthindernisse für die Hervorrufung des Misstrauens und der Konfrontation und die Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord und Süd einzustellen und den Weg zur Sicherung des militärischen Vertrauens gemeinsam zu öffnen. Heute werden an der Front allerlei feindlichen Handlungen zur Anreizung und Verleumdung der Gegnerseite wie psychologischer Kampf durch Lautsprecher und Flugblätterabwurf begangen, was jedoch mit der Verantwortung der Militärbehörden beider Seiten zusammenhängt. Die südkoreanischen Behörden sollen genau wissen, dass man die Zukunft der Nord-Süd-Beziehungen nur mit Dialog und Verhandlung gestalten kann. Die südkoreanischen Behörden sollten dem Vorschlag der DEVJK dazu entgegenkommen zeigen, den Dialog zwischen beiden Armeen bald aufzunehmen, um auf der koreanischen Halbinsel die militärische Lage zu entspannen und alle Fragen für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu lösen. Wenn die südliche Seite zur Verbesserung der gegenwärtigen Nord-Süd-Beziehungen bereit ist, hat sie keinerlei Grund und Vorwand, diesen abzulehnen, was sie sich eindeutig merken sollte. Sie sollte auf die große Erwartung der ganzen Nation positiv reagieren, indem sie sich den mutigen und praktischen Maßnahmen für die Erhaltung des Friedens des Landes und der Sicherheit der Nation anschließt. Der Norden und der Süden sollten große Schritte dafür machen, Hand in Hand auf der koreanischen Halbinsel militärische Spannung und Gefahr des Zusammenstoßes zu beseitigen und neues Kapitel für Verbesserung der Beziehungen und die Bewegung für Wiedervereinigung des Vaterlandes einzuleiten. Die südkoreanische Regierung sollte nicht die Aufrichtigkeit und Toleranz des Nordens verurteilen, sondern als Mitglied der Nation weise handeln. Alle Landsleute werden bald die mutigen und praktischen Maßnahmen der DEVJK dazu erleben, auf der koreanischen Halbinsel die Gefahr der Konfrontation und des Zusammenstoßes zu beseitigen und die Sache für Landesvereinigung, den größten Wunsch der koreanischen Nation, zu verwirklichen.